Wenden wir uns einmal kurz von den Pflanzen ab. Auch als Heimat domestizierter Tiere mögen tropische Wälder wenig plausibel erscheinen, aber sie mischten mit, als zwei der Tiere, auf die sich Bauern weltweit heute am häufigsten verlassen, auf der Bildfläche erschienen. Wasserbüffel werden von mehr Menschen genutzt als jedes andere domestizierte Tier. In Asien sind große Bevölkerungsgruppen auf diese klobigen Tiere als Lieferanten von Milch angewiesen, aus der sie auch Joghurt und Käse herstellen. Die beiden Typen dieser langsamen, aber starken Tiere, die Fluss- und die Sumpfbüffel, warten heute in wasserdurchtränktem Gelände an den Rändern tropischer und subtropischer Wälder, wo sie Süßwasserpflanzen verzehren. Ihre Herkunft ist zwar noch rätselhaft, und im Vergleich zu den europäisch-amerikanischen Rindern wurde ihnen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aber erste Anzeichen dafür, dass Menschen absichtlich diese Form von Rindern hielten, tauchen vor rund 5000 Jahren in Indien und vor 4000 Jahren in Südost- oder Ostasien auf. Ein domestiziertes Tier, das noch mit größerer Sicherheit aus tropischen Wäldern stammt, ist das Haushuhn. Der Vogel wurde von Menschen zu einem der heute am weitesten verbreiteten Tiere der Welt gemacht. Die Population liegt bei über 25 Milliarden. Auch wenn man es nicht glauben mag, wenn man Hühner betrachtet, sie stammen von den Bankiva-Hühnern ab, die lange die tropischen Wälder Asiens bevölkerten. Eine neuere genetische Studie auf der Grundlage von 863 Hühnergenomen und Stichproben von allen Arten wilder Dschungelhühner, zoologisch Kammhühner, zeigt, dass das Haushuhn von einer Unterart abstammt, die in den tropischen Gebieten Südchinas, Thailands und Myanmars zu Hause ist. Nach der Domestizierung wurde das Geflügel in ganz Südost- und Südasien weitergegeben, wobei Kreuzungen mit anderen Kammhuhnarten stattfanden. Mag seine Vergangenheit auch kompliziert sein. Das Huhn, das heute das Basismaterial für Fastfood-Restaurants, Sandwiches und das Sonntagsfrühstück liefert, hat seinen Ursprung zweifellos in den Tropen. Bei allen zuvor genannten Beispielen handelt es sich um die Domestizierung von Pflanzen und Tieren innerhalb tropischer Wälder. Gruppen von Jägern und Sammlern griffen in diesen Umgebungen immer stärker in die Natur ein und wurden zu Lebensmittelproduzenten. In vielen Fällen, so auch im Sumpf von Cook, dienten dabei domestizierte Pflanzen und Tiere als Ergänzung zu den wilden Nahrungsmitteln. Sie gehörten zu einer vielseitigen Wirtschaft, die auf der Grundlage genauer Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten wie Lebenszyklen und Belastbarkeit des tropischen Waldes funktionierte. Die prähistorischen landwirtschaftlichen Methoden im Amazonasbecken zum Beispiel stellen eine hochentwickelte Frühform der Agroforstwirtschaft dar. Gärten mit Maniok und später auch mit Mais wurden angelegt. Gleichzeitig dienten bewirtschaftete, aber intakte Wälder als Lieferanten für Früchte, Nüsse und wilde Tiere. Manchen Vermutungen zufolge wurden auch wilde Moschusenten und Süßwasserschildkröten im Rahmen der verschiedenen Ansätze zum Landschaftsmanagement in irgendeiner Form gehalten. Wie wir später noch genauer erfahren werden, prägte die sich intensivierende Lebensmittelproduktion zwar Böden, geografische Verhältnisse, Waldstruktur und Artenvielfalt im Amazonasbecken. Insgesamt hatte sie aber anscheinend auf den tropischen Waldbestand nur relativ begrenzte Auswirkungen. Auch für Neuguinea und die südostasiatische Inselwelt wurden im frühen und mittleren Holozän ähnlich vielseitige, nachhaltige Strategien der Lebensmittelproduktion dokumentiert. Aber was spielte sich in der Vorgeschichte ab, wenn Landwirtschaft, insbesondere in Form des Pflanzenanbaus auf Feldern, von außen in die tropischen Wälder hineingetragen wurde?